Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Heute Nacht ist Themennacht bei uns und das Thema heißt ausspioniert. Und folglich möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die selbst schnüffeln, die selbst schon jemandem hinterher spioniert haben, im Handy, im Mail-Account, wo auch immer, oder in Briefen rumgeschnüffelt haben. Und ich möchte gerne mit Opfern sprechen, also die ausspioniert wurden. Das kann gehen von Kameras am Arbeitsplatz, dass der Arbeitgeber euch heimlich beobachtet hat, bis hin zu Stalking. Also, wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt, ausspioniert, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Wenn die Stimme mal nicht so ganz gut ist heute, bin ein bisschen angeschlagen, erkältungsmäßig. Bitte das zu entschuldigen. So. Ronny ist hier. Ronny, 26. Ja. Guten Morgen, Ronny. Ja, guten Morgen. Hi. Ja. Du hast dich zu dem Thema gemeldet, ausspioniert. Warum? Ja, das Problem ist, ich spioniere im Moment selber. Wen? Meine Ex. Warum? Ja, ich liebe sie abgöttisch. Und ich weiß auch mittlerweile, dass sie einen neuen Freund hat. Mhm. Und trotz allem kann ich es einfach nicht sein lassen, ihr hinterher zu laufen. Das geht mittlerweile so weit, dass ich über andere Accounts auf ihr Profil gehe und hinterher spioniere. Genauso wie vor ihrem Haus sitze im Prinzip und da stundenlang verweile. Also du stalkst sie, kann man sagen. Ja, mittlerweile ja. Sagst du selbst sogar? Mhm. Ja. Wie lange seid ihr getrennt? Wir sind noch nicht einen Monat getrennt. Und wie lange wart ihr vorher zusammen? Es waren leider Gottes nur 2,5 Monate, aber das war die erste wirklich Beziehung nach 3 Jahren mal wieder, wo ich gesagt habe, sie ist es und... Ich gehe mal davon aus, dass sie dann mit dir Schluss gemacht hat? Ja. Mit welcher Begründung? Die Begründung ist, sie ist Italienerin und das ist irgendwie, keine Ahnung, Traditions gewesen bei ihr und der Vater, der durfte das nicht wissen, das war alles nur heimlich und... Dadurch ist das mehr oder weniger so zugrunde gegangen. Weil der Vater es nicht wissen durfte? Ja, weil das alles immer nur so heimlich war. Aber nun hat sie wieder einen neuen Freund. Ist das auch noch heimlich? Mittlerweile hat sie wieder einen neuen Freund, was komischerweise nicht heimlich ist. Hm. Hältst du das für eine Ausrede, ne, von ihr? Ja. Ja. Das würde ja bedeuten, dass sie einfach keinen Bock mehr auf dich hatte und sich irgendwas so ausgedacht ungefähr. Hat. Hm. So ungefähr, ja. Und das ist einfach was ich nicht verstehen kann. Warum? Tja, manchmal kann man nicht verstehen, dass man nicht mehr geliebt wird. Ja. Das ist halt so. Ja, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich weiß definitiv nicht mehr weiter. Du hast wahrscheinlich eine gute Meinung von dir und denkst, dass man dich lieben muss, aber offensichtlich sieht sie es anders. Ja, es ging ja sogar so weit, dass ich mich vor den Zug schmeißen wollte. Ja, ist schön bescheuert. Ja. Da habe ich kein Mitleid mit, finde ich einfach blöd, sowas. Ja, das ist auch... Ronny, erzähl mal, du sagst, wie viele Stunden am Tag bist du damit beschäftigt? Ja, also was die Profilsachen von ihr betrifft, bin ich bestimmt 2 Stunden beschäftigt, wenn nicht sogar 3, 4. Mhm. Und dann kommt noch dazu, dass ich fast jeden Tag da unten bin, wo sie wohnt und dann da auch ein paar Stunden verweile. Wie genau kann ich mir das vorstellen? Du weißt, wo sie wohnt und wie läuft das denn ab? Stehst du einfach da oder was? Ich stehe einfach da, ja. Ich stehe zwar so, dass sie mich nicht sehen kann, aber ich beobachte alles. Ich weiß, wann sie kommt, ich weiß, wann sie geht. Sie hat dich wirklich noch nie gesehen? Nein. Sie weiß es, ich habe es ihr gesagt, dass sie mich nicht los wird. Was meinst du damit zu erreichen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich kriege es einfach nicht aus dem Kopf raus. Das ist ja eine ganz wichtige Frage. Wenn man etwas tut, will man ja eigentlich etwas bewirken. Ja, was glaubst du, was du damit bewirken kannst? Ich will in erster Linie wissen, ob das wirklich wahr ist, ob sie jetzt einen Freund hat oder nicht und ob das heimlich ist oder nicht und keine Ahnung. Ist das nicht egal? Ist nicht entscheidend, dass sie dich nicht mehr will? Hm. Ich weiß es nicht. Eigentlich müsste ich mich damit abfinden, aber ich kann es nicht. Ja. Man kann sich auch da hineinsteigern in diese Haltung. Ich kann es nicht. Ja. Rufst du sie auch an? Ja. Was sagst du, wenn du sie anrufst? Dass ich sie immer noch liebe. Wie oft rufst du sie an? Ja, 2-3 Mal am Tag. 2-3 Mal am Tag? Ja. Und sie geht immer noch dran ans Telefon? Sie geht immer noch dran, ja. Und wie verläuft dann so ein Gespräch? Ich heiße Ronny, ich liebe dich und dann? Ja, und dann legst du wieder auf. Schickst du ihr Simse? Auch, ja. Wie viel am Tag? Ja, alleine schon vor einer Stunde waren es 10 Stück. Vor einer Stunde, also für den ganzen Tag dann, oder wie? Nein, für die letzte Stunde. Ronny, ist das ätzend? Hm? Bist du ätzend? Danke. Ja, ich sag's dir wirklich ganz, von Mann zu Mann ganz klar. Ich appelliere jetzt mal an deinen Stolz. Du bist ein erwachsener, junger Kerl von 26 Jahren. Du hast eine Frau, bist scharf auf eine Frau, kann jeder verstehen. Die Frau will dich nicht. Ist eine Katastrophe, ist ein großer Schmerz. Aber jeder gestandene Kerl muss das doch akzeptieren und mit erhobenem Haupt da rausgehen, Mensch. Du machst dich doch vollkommen zum Affen. Glaubst du denn, dass du annähernd nur einen Hauch von Chance nochmal bei ihr bekommst durch dieses Verhalten? Sollte da noch ein kleines bisschen was gewesen sein, machst es damit genau kaputt. Meinst du? Ja, hör mal. Wenn das jemand versetz dich doch mal bitte in sie. Versetz dich mal rein, du hast mit einer Frau Schluss gemacht, weil du keinen Bock mehr auf die Frau hast. Und die Frau macht all die Sachen, die du jetzt mit ihr machst. Du kriegst doch das, ich will es nicht ausdrücken, dir kommt es doch hoch, oder? Ich weiß es nicht, ich bin nicht in der Situation. Versuch dich reinzuführen. Es ist ja mal wichtig, dass man sich in andere hineinversetzt auch. Ja, vielleicht schon. Du machst die aggressiv, du hast bald eine Anzeige am Hals. Du wirst sie auf diesem Wege nie in deinem ganzen Leben wieder erobern können. Niemals. Die macht nur dicht, wenn die deinen Namen hört. Hm. Mensch. Wirklich, geh doch mit Rückgrat da raus. Lass die Hände davon. Lass es los. Auch in Anbetracht dessen, dass das mal auch eine recht kurze Beziehung war. Ja. Gut, wenn die Liebe eingeschlagen hat, hat sie eingeschlagen. Habe ich auch Verständnis für. Ich habe auch Verständnis dafür, dass es dir sau schlecht geht. Aber damit geht es dir nicht besser, was du da gerade jetzt machst. Du schadest dir ja... Ja, ne? Du schadest dir ja auch permanent damit. Dann kriegst du raus, dass die einen neuen hat. Dann kriegst du vielleicht mit, dass die zusammen irgendwas unternehmen oder dass der Typ bei ihr schläft oder so. Und schon hast du noch mehr Schmerzen und noch mehr Schmerzen. Das ist wohl so. Hast du dich früher auch schon mal irgendwie so komisch verhalten, Frauen gegenüber? Nein, noch nie. Selbst nicht meine Ex, mit der habe ich 2 Töchter und selbst da nicht. Ach, du bist sogar Vater, du hast 2 Kinder. Ja, ich habe 2 Töchter. Mensch, Ronny, also... Das ist schon 3 Jahre her und selbst da war es nicht so krass. Mhm. Jetzt reiß dich zusammen. Ich kann nur das zu dir sagen. Reiß dich zusammen. Es gibt da keine kluge Formel. Du musst dich einfach nur zusammenreißen. Und indem du dir immer wieder vorstellst, wie das für dich wäre, wenn eine Frau das mit dir machen würde. Ja. Grauenhaft wäre das. Und du bist kurz davor, eine Anzeige an den Hals zu kriegen. Wie peinlich. Wie oberpeinlich das ist. Hm. Wenn das zum Beispiel, ich weiß nicht, wie alt sind deine Kinder? Die sind 2 und 4. So. Die sind jetzt noch jung. Irgendwann kriegen die das auch mal raus. Irgendwann werden die es erfahren, was der Papa früher gemacht hat. Denke schon. Ich kann dir nicht mehr sagen, Ronny. Also, allein in deinem eigenen Interesse reiß dich am Riemen. Ist, weil du dich besser fühlen wirst. Abgesehen von der Frau, dass es für die Frau natürlich auch absolut ätzend ist, so etwas aushalten zu müssen. Aber nur allein für dich. Fass das nicht als Beschimpfung auf, sondern auch wirklich als objektiven Rat von einem Typ, der dich null kennt und der ganz außen vor ist vor dieser Geschichte. Deswegen rufe ich auch an. Ja, genau. Das ist grauenhaft, wo du da jetzt reingeraten bist. Und du allein hast die Macht, da rauszukommen, indem du es klar für dich entscheidest. Ab jetzt, ab diesem Telefonat, keine Sinse mehr, kein Anruf, kein Stehen vor dem Haus, keine Mail, kein Schnüffeln, nichts mehr. Lösch die Frau aus deinem Leben raus. Vielleicht ist das sogar besser, echt. Ich wünsche dir alles Gute und dass du schaffst. Ja. Ronny, hau rein. Danke dir. Viel Glück. Alles Gute. Ja. Tschüss. Gute Besserung. Ciao. Ja, danke schön. Tschüss. 0800 220 50 50. Unser Thema ausspioniert. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die selbst sowas tun, wie wir es gerade gehört haben, die schnüffeln, spionieren, stalken. Vielleicht auch mit einem Arbeitgeber, der schon mal heimlich seine Leute mit einer Kamera beobachtet hat. Aber so einer wird sich wahrscheinlich gar nicht trauen, hier anzurufen. Und mit Opfern von Menschen, die schnüffeln und spionieren und stalken. 0800 220 50 50, Mailadresse domian@wdr.de. Irene, 53. Hallo Irene. Hallo Domian. Hallo Irene. Ja, ich bin ganz aufgeregt, weil ich gemerkt habe, dass dieses Thema mich 2002 erwischt. Und ich merke, dass ich innerlich überhaupt nicht damit abgeschlossen habe, weil ich es auch nie weiter bearbeitet habe. Mhm. Denn ich bin Opfer von ausspioniert werden geworden. Bist du damals im Jahre 2002? Bin ich vom Landeskriminalamt ausspioniert worden. Die stürmten hier mit einem Hausdurchsuchungsbefehl die Wohnung und ermittelten gegen mich wegen eines Bekennerschreibens zu den Anschlägen am 11. September. Das ist ja verrückt. Ja. Die stürmten deine Wohnung zu welcher Tageszeit? Ja, 5:30. Morgens? Ich war mitten im Tiefschlaf. Du warst allein in der Wohnung? Nee, ich war damals noch verheiratet. Wie, brechen, haben die Tür aufgebrochen? Nee, Gott sei Dank nicht, aber sie haben, also erst haben sie Sturm geklingelt und ich wohne in einem Mietshaus und im dritten Stock ziemlich weit oben. Mhm. Und sie standen also direkt vor der Haustür, also vor der Wohnungstür. Also oben, ja genau. Oben schon. Die waren schon ins Haus reingekommen. Also ins Haus gekommen, hatten sich, wie ich dann hinterher erfahren habe, bei Nachbarn, also Tage vorher schon Zutritt verschafft. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin Lehrerin, die Schule war 3 Minuten Fußweg entfernt. Mhm. Und im Haus wohnten Schüler von mir. Mhm. Und die haben natürlich auch genau die Eltern dieser Schüler erwischt, die dann den Zutritt zum Haus verschafft haben. Mhm. Also zudem eine ganz peinliche Geschichte für dich. Es war entsetzlich. Also die haben mit der Hand an der Waffe, also als ich dann aufgemacht habe, hatten die Hand an der Waffe. Ich durfte nicht mal meinen Bademantel holen alleine. Bin dann hier wirklich eskortiert worden. Mein Mann wurde mit der Waffe hier, also mit Hand an der Waffe immer, ne? Also nicht, die haben es nicht gezogen, aber trotzdem, es war furchtbar. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, was los war. Dann wollten sie wissen, wo unsere Computer stehen und was ich mit dem 11. September zu tun habe. Und ich wusste immer gar nicht, wovon die überhaupt reden. Du warst komplett baff. Ich war völlig geschockt. Mhm. Ich war einfach nur geschockt. Haben die dich denn oder euch dann mit auf die Wache genommen oder? Nee, die waren hier 3 Stunden und haben hier Verhör durchgeführt. Haben die ganze Wohnung durchsucht, alles? Gott sei Dank nicht alles, aber sie sind durch die Zimmer gegangen, haben die Computer erstmal sofort, also abgeschaltet, ja. Also nicht abgeschaltet, abgemacht vom Netz. Mhm. Und haben auch gesagt, dass sie die mitnehmen und die Festplatten kopieren und wann wir die wieder kriegen, das wüssten wir nicht. Und es hat also fast 1 Stunde gedauert, bis der Kriminalkommissar überhaupt bereit war, mir zu zeigen, was das überhaupt für ein Bekennerschreiben gewesen sein soll. Genau, ich wollte gerade sagen, wenn man in der Situation ist, sagt man denn da nicht ständig, um was geht es denn? Ja, genau das. Mhm. Und ich konnte mir immer nur vorstellen, dass irgendein Schüler von mir irgendeinen Scheiß gemacht hat. Jetzt erklär das mal mit dem Bekennerschreiben. Was war das? In dem Bekennerschreiben, das war eine E-Mail, die ich angeblich an 100 Haushalte in Deutschland verteilt haben sollte. Da stand drin, hurra, wir haben es geschafft. Es war ganz einfach, auch meine Oma hätte es gekonnt. Und dann die Türme zu sprengen war so leicht und hurra und wie toll. Und noch von einer Pizzeria in Pittsburgh war da die Rede. Das war ein reines Fake, das gab es gar nicht. Und da stand dein Name drunter? Ja. Und es war angeblich mein E-Mail-Account. Und ich hatte diesen Account nicht, den... Wie lange hat es denn dann gedauert, bis klar war, dass das ein Fehlschuss war für die? Ja, über 7 Monate. 7 Monate? Ja, und das Schlimme war eben, dass die dann, die gingen dann eben ja so gegen 9, 10 Uhr erst hier weg. Mhm. und haben die ganzen Computer und unser Equipment da rausgeschleppt. Ich musste in der Schule anrufen und sagen, ich komme später, die Polizei ist hier, ich erkläre es nachher. Ja. Und ich kam zum Schultor rein, da kamen schon die ersten Schüler auf mich zugestürmt, ob es stimmt, dass mein Mann ein krimineller Hacker ist. Wahnsinn. Und natürlich das ganze Haus, in dem du gewohnt hast, alle Mieter waren natürlich auch wahrscheinlich auf Abstand erstmal. Ja, das sowieso. Ich bin hinterher regelrecht gestalkt worden. Wie viele Leute von der Polizei sind da eingedrungen in die Wohnung? Das waren drei und einer vom Ordnungsamt, ein Zeuge. Ja. Dann haben die eure Computer mitgenommen. Die haben die Computer mitgenommen. Sie hätten auch noch sämtliche Musik-CDs mitnehmen können, haben sie aber nicht gemacht, Gott sei Dank. Wenn das 7 Monate dann gedauert hat, was haben die denn in den 7 Monaten alles gemacht mit dir? Also ich weiß nur für mich selber, also ich habe danach keine Nacht mehr durchgeschlafen, für Monate. Ja. Es war auch noch kurz vorm Abitur, ich hatte meine Abiturvorschläge da im Computer. Mhm. Ich habe Albträume gehabt, dass ich jetzt diese ganzen Arbeiten nicht mehr schaffe, dass mein Unterrichtsmaterial beschlagnahmt wird. Das mag zwar jetzt irgendwie albern klingen, ja, klar. Aber verständlich. Hatten denn eigentlich die anderen Leute, so die Schüler oder deine Kollegen, das Direktorium, die Nachbarn, wussten die, weswegen du in Verdacht standest? Ja, das war ja das Schlimme. Und das Schlimme ist natürlich, dass so eine Schulleitung nicht gerade begeistert reagiert, weil natürlich auch die Frage im Raum stand, wenn ich es schon nicht war, ob es vielleicht ein Schüler von mir war. Und das bedeutet natürlich eine Negativ-Publicity sondergleichen für eine Schule. Mhm. Und das hätte halt auch dauernd Polizei in der Schule bedeutet und so weiter. Also ein Schüler von dir war in dem Sinne nicht, dass der sich einen Scherz erlaubt hat, sondern dass der das wirklich irgendwie, dass der damit beteiligt war, meinst du, oder wie? Ich weiß es eben nicht. Mhm. Also ich hatte eigentlich so Doppelschiss. Ich hatte Schiss vor der Polizei, dass sie nicht rauskriegen, wer das wirklich war. Ich hatte Schiss vor dem, der es gewesen ist, dass der vielleicht wirklich ein Islamist ist und mir irgendwie hier eines Tages hier vor der Tür steht und was weiß ich. Und ich hatte Schiss vor diesen ganzen schulischen Sachen, denn ehrlich gesagt, wenn ein Schüler mit einem Lehrer sowas macht, ist das ja auch nicht gerade ein tolles Zeichen für einen selber. Wirklich nicht. Konntest du denn dann in diesen 7 Monate, sind ja wahnsinnig lang in so einer Situation, konntest du da normal deiner Arbeit nachgehen? Ja, musste ich ja. Musstest du. Aber ich habe halt nicht durchgeschlafen. Ich war völlig fertig mit den Nerven. Verstehe. Nochmal die Frage. Die Computer waren weg. Ja, nochmal die Frage. Was haben die außerdem, die haben die Computer mitgenommen, was haben die in den 7 Monaten mit dir gemacht? Ja, ich bin dann einmal noch vorgeladen worden. Sie haben aber Gott sei Dank zeitgleich bei dem, von dem ich angeblich diese Mail bekommen habe, die ich dann weitergeschickt habe, bei dem haben sie zeitgleich auch eine Hausdurchsuchung gemacht. Hast du das Gefühl gehabt, dass du in diesen 7 Monaten auch permanent beobachtet wurdest von der Polizei? Ich war mir nicht sicher. Ich hatte Angst. Wahrscheinlich, ich hatte ja regelrecht Angst. Und ich wusste es nicht. Natürlich fühlte ich mich beobachtet. Na ja, klar. Hat man denn rausbekommen, wer das war? Ja. Wer war es? Also du brauchst den Namen. Ja, wenn ich das wüsste, das wird einem ja nicht mitgeteilt. Und das ist ja auch noch so ein Unsicherheitsfaktor. Ich wusste nur, es ist ein Azubi aus einer anderen Stadt. Und der hatte meine Nummer, man glaubt es wirklich nicht. Also der hat auf meinen Namen und mit meiner Adresse, die im Telefonbuch stand, im bundesweiten Telefonbuch hat er sich meinen Namen ausgesucht. Gab es denn da nicht eine Gerichtsverhandlung, wo du dann auch als Zeugin aufgetreten bist? Nein, nichts. Ich habe gar nichts gehört, was auch so schlimm war. Zu dem Zeitpunkt hatte ich mit meinem damaligen Mann ein Sabbatjahr in Aussicht und wir wollten eine Weltreise machen, die als allererstes in Nachbarstaaten von Pakistan und Afghanistan führten. Ach so, dann noch über Amerika, wie sollte es zurückgehen? Also wir hatten beide auch einen riesen Schiss, dass wir da Ärger kriegen auf dieser Reise. Und? Und dass wir vielleicht nicht losfahren können. Ja, es hat 7 Monate gedauert und das war 3 Wochen vor dieser Weltreise. Habe ich dann so einen ganz lapidaren Brief gekriegt, das Verfahren ist eingestellt. Nur mittels eines Briefes? Ja. Es gab keine Entschuldigung, keine Erklärung, keine Entschuldigung, keine Wiedergutmachung, irgendwas, gar nichts. Nee. Hat man denn dieses Schreiben irgendwie auch da, zumindest an deinen Arbeitgeber auch geschickt? Nein. Hast du denn den Eindruck, dass die Leute, also die Nachbarschaft oder die Kollegen, die Schüler, dass du dann wirklich danach wieder reingewaschen warst, rehabilitiert warst? Also ich habe in der Schule eigentlich nur, also als ich gemerkt habe, die wissen das sowieso schon alle, dass da was war, habe ich die Flucht nach vorn angetreten und habe gesagt, stellt euch vor, was mir passiert ist und was hat einer mit mir gemacht. Mhm. Und ich muss sagen, die Schüler und die Eltern waren eigentlich sehr viel verständnisvoller als andere. Wer sind andere? Naja, das ist ja nicht so. Also Kollegen? Ja. Zum Beispiel? Und oder Nachbarn? Leitung vor allem, ja. Naja. Mhm. Bist du denn dann weiter in dieser Schule geblieben, die nächsten folgenden Zeit? Die nächste Zeit noch, ja. Ich war dann ja sowieso ein Jahr weg. Mhm. Gut, das war natürlich dann sehr gut, wenn ihr dann dieses Sabbatjahr hattet, schon geplant hattet, um sich von dem ganzen Spuk zu erholen. Ja, aber ich merke jetzt anhand dieses Themas alleine, dass mich das jede Nacht beschäftigt. Also es ist ganz unglaublich. Ich hätte es selbst kaum für möglich gehalten. Ja, also ich stelle es mir erstmal schon mal schockierend vor, wenn da die Polizei morgens um 6 in die Wohnung reinstürzt und man 7 Monate im Ungewissen gelassen wird und so ein Verdacht auf einem über einem schwebt. Das genau. ist schon Horror. Und vor allem so das Gegenteil von dem, also ich war entsetzt über diese Anschläge. Ich hatte das im Unterricht natürlich auch besprochen. Mm. Und das, also alleine diese Tatsache hat mich so geschockt, dass man als absolut unschuldiger Mensch so einer Behandlung ausgesetzt wird, so einem Verdacht ausgesetzt ist und nicht mal erfährt, was eigentlich Sache ist. Was unterrichtest du? Ich unterrichte Musik und darstellendes Spiel und Englisch. Mm, mm. Da kann man ja auch am eigenen Staat zweifeln, ne, wenn sowas passiert ist. Ja, genau so. Mm. Also ich hatte so einen Horror. Ich hatte auch den, also ich habe bei GMX angerufen, selber dann, als die Polizei weg war, und habe gefragt, wie das sein könnte. Ich hatte nämlich einen GMX-Account. Mm. Und dann haben die mir zum Beispiel sofort gesagt, ja, also das könnten wir aber sofort sagen, dass das nicht ihr Account ist, das ist ja ein völlig anderer Account-Typ als ihrer. Mhm. Und dann frage ich mich, warum hat das die Polizei allerdings, nicht? Ich meine, die hätten da ja auch mal anrufen können. Wenn das nach so langer Zeit noch so wieder in dir hochkommt, Irene, ist das schon ein Fall für einen Psychologen, finde ich. Ja, das stimmt. Ich biete dir sehr gerne jetzt ein Gespräch noch mit meinem Psychologen an. Ja, kann dir vielleicht noch ein paar gute Tipps geben, was du unternehmen könntest. Dankeschön. Sehr gerne, Irene. Du legst auf und ja, Henning ist heute noch eine Sache sagen. Ja, ich möchte einfach noch mal sagen für die Leute, die jetzt zuhören, also wie schlimm einfach solche Trittbrettfahrerbriefe sind und dass sie sich einfach mal überlegen sollen. Ich denke, dieser Typ fand das witzig und ich möchte einfach noch mal, dass man, wenn man sowas irgendwie witzig findet, darüber nachdenkt, was man eigentlich einem anderen Menschen damit antut. Mhm. Du hast völlig recht, aber ich habe immer die Sorge, dass so Appelle dann verdampfen und die Täter, die sowas machen wollen, das dann sowieso machen. Aber ja, gut, dass du es gesagt hast. Recht. Ja. Liebe Rene, bitte leg auf, wir melden uns gleich wieder. Ich danke dir. Sehr gerne, alles Gute. Tschüss. Tschüss, ciao. Unser Thema ausspioniert. Hier ist Katrin. Katrin ist 62. Guten Morgen, Katrin. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katrin. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Ist gleich vorbei. Ja. Bist du denn auch eine Ausspionierte oder spionierst du selbst? Nein, ich spioniere nicht. Ich bin eine Ausspionierte. Erzähl mal. Ich komme, wir sind 1989 aus der ehemaligen DDR ausgereist, also legal ausgereist. Noch vor dem Mauerfall? Ja, ja. Wir haben also eine Ausreise gestellt mit der Familie. Mhm. Ich habe 3 Kinder und wir sind zu 5 aus der DDR ausgereist. Mhm. Ja, und wir haben nach 3 Jahren dann Einsicht in die Stasi-Akte genommen. Ach Gott, ja, das ist sehr, sehr schlimm für viele ehemalige DDR-Bürger, was die dann gelesen haben. Was hast du gelesen? Also ich habe gelesen, dass Freunde uns bespitzelt haben. Wir waren in der Wohnung, also es waren Tonträger von uns da. Also das war verwanzt, die Wohnung. Also die haben euch aufgenommen, also mit Tonband. Ja, auch, ja. Wenn Freunde kamen oder Besuch kam, wurde eben auch bespitzelt. Also, und ja. Ja, und dann hat man gelesen, dass der Bruder, der lebt leider nicht mehr, den konnte ich dann groß auch gar nicht dazu fragen, warum und weshalb er das gemacht hat. Der eigene Bruder? Der eigene Bruder, ja. Wie war dein Verhältnis zum eigenen Bruder gewesen? Eigentlich war der gut. Umso schlimmer, ja? Es hat mich also unheimlich umgehauen und enttäuscht. Was hat der Bruder denn weitergegeben an Informationen? Der hat, also Briefe sind in der Stasi-Akte drinne, wo er genau beschrieben hat, was wir vielleicht mal besprochen haben. Weil er wusste ja, wir haben die Ausreise gestellt. Und dann hat man, weil ich ihm vertraut habe, ja, Sachen erzählt. Und die hatte weiter was dir nicht gefällt? Abteilung Inneres zum Beispiel besprochen hatten, weil wir mussten ja immer in Abständen auf die Abteilung Inneres gehen, sind wir hinbestellt worden, kam immer eine Karte. Ja, und ja. Und das dann, hat er weitergegeben. Und das hat er dann weitergegeben, ja. Sonst noch jemand aus der Familie? Ja, mein Vater. Der Vater sogar? Ja. Ich finde, das war das also das Schlimmste. Weil mein Vater, der war zwar ein ganz großer, also SED-Mensch, wobei das, ja, kurz gesagt, also mein Vater ist 63 aus der Bundesrepublik mit der Familie in die DDR geflüchtet. Ach, das gab's auch? Ja, das gab's auch, ja. Also ich bin sozusagen in Westdeutschland geboren. Und mein Vater hat da die Fahne dann rumgedreht und war ein ganz großer Partei. Also ein überzeugter Kommunist. Ja, ja. Ja. Und da stehen eben auch ganz schlimme Sachen über uns drin. Was und denn er zum hat dann Beispiel? Mein Sohn hat er zum Beispiel angezeigt, weil er gesehen hat, wie er eine Fahne, also das Emblem der DDR, ausgemacht hat. Und mein Sohn musste für ein halbes Jahr ins Gefängnis. Oh, das ist unfassbar. Der hat seinen eigenen Enkel denunziert. Ja, der war 15, mein Sohn. Hat in Dresden im Gefängnis gesessen. Unfassbar. Also Missachtung staatlicher Symbole. Unfassbar. Das Unfassbar. Und ich muss sagen, ich leide auch heute darunter. Darf ich sagen, was für ein Schwein dein Vater war? Ja, kann man sagen. Mhm. Ich hatte dann auch keinen Kontakt mehr. Also ich wollte das nicht mehr. Und wie wir das dann hatten mit der Stasi-Akte, die Einsicht, ich wusste ja dann, dass er das war und was er geschrieben hat. Und da lebte er noch? Ja, da lebte er noch. Und hast du ihn mal zur Rede gestellt? Ja. Und? Ich habe ihm sogar die Kopie geschickt, weil er das eigentlich erst abgestritten hatte. Und dann habe ich ihm die Kopie geschickt und daraufhin kam aber keine Antwort. Du hast ihn nie gesehen mehr danach? Ich wollte ihn nicht mehr sehen dann. Nee. Und die Mutter? Was war meine die? Mutter, die hat, also wie soll ich denn sagen, also sie hat zu meinem Vater gehalten und wollte es einfach, ich sollte die alten Geschichten ruhen lassen. Weil ich habe ja gesagt, ich bin nur einfach zurück, ich jetzt von mir aus, zurück in meine Heimat gegangen, wo ich geboren bin. Und meine Familie ist mit mir mitgegangen, sozusagen, ja. Als ihr das geplant hattet, dass ihr gerne ausreisen wollt, ja. Da war auch schon nicht mehr viel Kontakt zwischen dir und dem Vater. Da war dann gar kein Kontakt mehr, weil er mit mir dann gar nichts mehr zu tun hatte oder wollte dann. Also dadurch, dass er dann Karriere gemacht hat auf dieser Parteischiene dann und ich ganz andere Dinge. Also ich habe mich dann mehr kirchlich orientiert. Ja, aber wobei die Pfarrerin, zu der wir gegangen sind dann und haben immer so, da war jede Woche einmal so eine Versammlung und haben gesprochen über die Bibel und über die DDR und so, das hat mir schon viel gegeben eigentlich, aber die stand dann in meiner Stasi-Akte auch drin. Wie? Die hat dich auch angeschaut? Genau, ja. Also das tut mir so leid, wenn ich das von euch ehemaligen DDR-Bürgern höre, was ihr da habt einstecken müssen, wenn ihr das im Nachhinein seht, dass die engsten Menschen euch verraten haben. Das finde ich, das können wir satten Wessis uns gar nicht vorstellen, was das für eine menschliche Katastrophe ist, so etwas erleben zu müssen. Also ich habe Gott sei Dank drei wunderbare Kinder und die fangen mich eigentlich immer auf, weil es kommt dann immer wieder hoch in mir, dass die ganze Geschichte jetzt so, weil ich ja eigentlich hier, wo ich jetzt lebe, ist es meine Heimat und aber ich bin trotzdem auch hier jetzt eine, die von drüben kommt. Ach ja, das hoffe ich. Ich hoffe, das ist bald vorbei, das ist doch albern. Ja, also, ja, aber trotzdem ist man fremd und ich bin froh, dass ich meine Kinder habe und 13 Enkelkinder. 13 Enkelkinder, das ist ja toll. Ja, die kriegen von diesem ganzen Ost-West nichts mit. Nein, die werden mal ganz anders aufwachsen. Wenn man kirchlich engagiert war, wenn man Ausreiseanträge stellte, war man ja schon per se verdächtig in der DDR. Ja, dein Sohn wurde von dem eigenen Großvater verraten und musste als 15-Jähriger in den Knast. Ein halbes Jahr. Musstest du auch mal? In richtiges, ich bin auch mal eingesperrt worden, muss ich sagen. Also, aber nur einen Tag, ja. Nur einen Tag. Aber das hat schon gelangt irgendwie. Weil ich, ich bin gefahren mit einem, da war in dieser Zeitung, die wir da in dieser Stadt, also wir kamen aus Dresden. Und ja, in der Sächsischen Zeitung stand ein Artikel, Katharina Witt, Sendbote des Friedens. Und ja, denn sie war ja so eine Botschafterin. Ja, aber die hat ja auch gekungelt mit den Mächtigen. Und die hat die hat für mich überhaupt... Ja, und da habe ich diesen Artikel ausgeschnitten und bin hin, Abteilung Inneres, und habe gesagt, ich möchte auch ein Sendbote des Friedens sein. Ich möchte nichts anderes als nur Frieden auf dieser Welt und nichts anderes. Und da hat man mich eingesperrt. Unfassbar, unfassbar. Wenn man... wenn man diese Akte liest, ne, als du die zum allerersten Mal in der Hand hattest, wie dick war die übrigens? Also meine ist ungefähr ein Buch. Ungefähr ein Buch? Ein Buch, wie, wie geht es einem? Also mein Mann hat auch eine, meine Kinder auch, ja. Also, was ist das für ein Gefühl, wenn man dann da sich hinein vertieft und das liest? Oh, das ist ganz schwer. Also es kommen Tränen und man versteht es eigentlich nicht, dass Menschen... für materielle Sachen so etwas getan haben. Liest man das an einem Stück durch? Nein, kann man nicht. Es hält man gar nicht aus? Nee, das kann man nicht. Als du gerade erzählt hast, ist mit dem, dass sie euch in der Wohnung abgehört haben und verwandt haben, erinnert mich an eine Geschichte. Ich habe auch oder hatte auch Verwandte in Ost-Berlin. Und wenn mein Papa und mein Onkel nach Ost-Berlin zu den Verwandten gefahren sind, ich komme aus einer alten sozialdemokratischen Familie und die Verwandten in Ost-Berlin waren auch Sozialdemokraten. Dann ist mein Papa mit den Onkeln in Ostdeutschland, sind die immer spazieren gegangen, wenn die über Politik reden wollten. Weil die Angst in der Wohnung hatten, ob da nicht irgendetwas drin ist. Diese Prägung habe ich noch als kleines Kind mitbekommen und fand das so gruselig alles. Das war aber so. Man war, ich meine, wir hatten es nicht geglaubt, weil ich fand mich nicht so wichtig jetzt. Ich bin zwar arbeiten gegangen, wurde dann entlassen. Also ich war dann zu Hause, als die Ausreise gestellt wurde. Aber ich war nicht so, ich fand mich nicht wichtig. Ja, aber so geht es wahrscheinlich sehr vielen ehemaligen DDR-Bürgern, die sich auch nicht so wichtig fanden und dann sowas das lesen. Ich gehe mal davon aus, dass der Vater mittlerweile tot ist. Der ist tot, ja. Auch meine Mutti, also die ist auch. Es gab kein Versöhnen. Und der Bruder auch. Ich habe nur noch einen Bruder, aber der hat auch mit mir, der hat sich also zu meinem Vater bekannt dann mehr und ich habe niemanden mehr. Und der eine Bruder, der auch ausgesagt hat gegen dich, hat sich auch nie entschuldigt? Nein. Gab es auch keine Versöhnung mehr zwischen dir und dem Vater? Kein Brief, kein Sing, gar nichts? Nichts. Das ist traurig. Ja, und wie gesagt, es beschäftigt mich, also ich habe auch voriges Jahr gedacht, also ich habe eine längere Kur oder, also ich war ein Vierteljahr in so einem für Depressionen, weil weil mich das wirklich sehr beschäftigt, immer wieder noch und weil ich denke, ich konnte gar nichts dafür. Ich war damals Kind, als mein Vater also in die DDR geflüchtet ist, war ich 15 und bin aus meinen Wurzeln rausgerissen worden, ja, aus einer ganz anderen Gesellschaftsordnung. Ach, so alt warst du ja schon, ja, stimmt. In diese Gesellschaftsordnung. Ich wusste damals nicht, was ist ein Pionier oder was ist irgendwas anderes oder FDJ oder diese, das kannte ich ja alles nicht, ne? Das ist ja schon eine verrückte Biografie, die du hast. Katrin, danke, dass du uns diese bewegende Geschichte erzählt hast aus deinem Leben. Wahrscheinlich stellvertretend für Hunderttausende, wenn nicht noch mehr Millionen Menschen aus der ehemaligen DDR. Ja. Vielen Dank und dir alles Gute. Vor allen Dingen viel, viel Glück mit deiner großen Familie und den vielen Enkeln. Ja, das ist immer meine Stütze. Das glaube ich, das kann ich gut verstehen. Katrin, alles Gute von Herzen. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao. Und mach weiter so. Dankeschön. Tolle Sendung. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1.34 Uhr haben wir und ich bin verbunden mit Inge, die ist 59. Guten Morgen, Inge. Guten Morgen. Hallo Inge, bist du auch schön, dass ich mal mit dir sprechen darf. Ja, freut mich auch, dass du da bist. Bist du auch ein Opfer? Beides. Ich habe selbst spioniert und ich bin auch bespitzelt worden von meinem Lebensgefährten. Wo fangen wir bei dir an? Wo hast du spioniert und warum? Ich fange mal ganz von vorne an. Das war Anfang der 80er Jahre. Da habe ich kurz nach meiner Trennung, war ich mit einem Mann zusammen und ich war 14 Jahre Geliebte eines verheirateten Mannes. Und das war einfach sehr viel Misstrauen bei uns beiden, ne? Fremdgehen von beiden Seiten. Obwohl du Obwohl er verheiratet war. Er war verheiratet. Und trotzdem war Misstrauen da, dass er dir das hätte gar nicht zugebilligt, dass du auch mal irgendwas anders machst. Zugebilligt schon. Er hat es mir sogar sogar schriftlich gegeben, dass irgendwann der Tag kommen wird, da werde ich mit der Situation nicht mehr klarkommen, dass er verheiratet ist und am Wochenende nach Hause fährt. Er hatte so eine Wochenendbeziehung. Und dass das irgendwann mal passieren wird. Und das ist auch passiert dann. Ne? Ja, dennoch habt ihr spioniert dann. Ja, mir ist am Anfang schon sehr früh aufgefallen, dass er eigentlich so eine Art Lebemann war, der sich überall eigentlich nur so die Rosinen rauspickt. Ne? Hat auch zu meiner Zeit, wo ich ihn kennengelernt habe, schon noch eine andere nebenbei gehabt. Ach so, der war verheiratet und hatte dich? Und hatte und? Noch eine Geliebte und dann noch mich. Ne? Und aber ich kam irgendwie auch nicht los. Also es war, ich habe den auch geliebt. Ne? Wie hast du denn in der Zeit, da war es ja nur ein bisschen schwieriger zu spionieren? Ich hatte einen Schlüssel von seiner Wohnung, er hatte einen Schlüssel von meiner Wohnung. Mhm. Er wohnte bei mir fast um die Ecke. Und wenn er am Wochenende weg war, dann bin ich in seine Wohnung gegangen, um die Wahrheit rauszufinden. Und was hast du da so, was hast du entdeckt, dass du auf die Spur kamst, dass da noch eine andere Frau ist? Ja, anfangs nur so Briefe oder so, ne? Und aber später wurde das dann immer heftiger. Da habe ich dann mitgekriegt, dass er Videos aufnimmt, also heimlich Frauen filmt. Unter anderem habe ich mitgekriegt, dass er meine eigene Tochter bespannert hat durch Schlüsselloch, während ich nicht zu Hause war. Ja. Somit sind wir jetzt bei ihm, was er gemacht hat. Er hat auch spioniert und, und heimlich beobachtet. Ja, deine Tochter hat er beobachtet. Ja. Und was hat er, was hat er mit dir gemacht? Also mich hat er nicht bespannert. Ah, das nicht. Ne, das nicht, ne? Also es waren Frauen, ne? Zum Beispiel hat er so eine Reisetasche gehabt, da dann Loch reingeschnitten und dann wohl eine Kamera mit sich rumgetragen, immer hinter Frauen hergegangen oder so. Oder einmal habe ich einen Film gefunden, da hat er irgendwie im Gebüsch an der Autobahn, wo so Frauen mal ins Gebüsch gehen und mal pullern gehen, ne? Die haben nicht aufgenommen, ne? Und das war schon ganz widerlich. Ne? Das muss ja auch, wenn man, du warst 14 Jahre mit diesem Mann zusammen. Ja. Das heißt, da ist eine enge Verbindung. Ich gehe davon aus, auch eine Liebesverbindung gewesen. Ja. Und dann sieht man solche ekelhaften Videos. Was hast du denn da empfunden? Ich habe die Achtung verloren. Also es hat mich sprachlos gemacht. Auch gerade, wo ich meine eigene Tochter entdeckt habe auf dem Film. Ne? Ja, das ist natürlich das der Höhepunkt. Ich habe mit dem Boden an den Füßen weggezogen. Ich habe das 3 Wochen mit mir rumgeschleppt. Wie alt war die Tochter da? Die war damals 18, 19 so. Und wie genau hat er das gemacht? Er hatte, ich war zur Arbeit gegangen und meine Tochter ist dann ins Badezimmer, die war damals in der Lehre, ins Badezimmer, er hat geduscht, was weiß ich, sich fertig gemacht und er hat durch Schlüsselloch mit der Kamera und hat zwischendurch sich selber noch dabei fotografiert, wo er da und dann hat, ne? Aber da waren noch viel heftigere Sachen bei, ne? Also das, also was mich auch total sprachlos gemacht hat, er hat mal einen Dokumentarfilm geguckt über Beschneidung kleiner Mädchen in Afrika, ne? Und er hat sich so daran aufgegeilt, wie mit Rasierklingen da den Kindern die Schamlippen abgeschnitten worden sind, ne? Da warst du dabei? Nein, er hat das gefilmt. Er hat das gefilmt, während er... Also er hat einen Film im Fernsehen geguckt, einen Dokumentarfilm, und hat das gefilmt und sich, während er dabei onaniert. Ja. Boah, ist das ekelhaft. Das in meiner Wohnung, wegen meiner Abwesenheit, ne? Ich gehe davon aus, dass du ihn spätestens, als du deine Tochter da gesehen hast, dass du ihn angesprochen hast darauf. Ganz zum Schluss. Ich habe mir dann so einen Termin gesetzt und habe gewusst, den Tag mache ich dann mit ihm Schluss und habe ich ihm alles serviert, ne? Reaktion? Sprachlosigkeit, ne? Also der wäre am liebsten im Boden versunken, ne? Wie lange hast du denn noch gute Miene zu bösem Spiel gemacht, als du schon wusstest, dass er sowas macht? Wie lange hat das noch gedauert, bis du dann gesprochen hast? 3-4 Wochen habe ich das mit mir rumgeschleppt, ne? Er war noch andere Sachen, war auch so eine Patientin, er war Heilpraktiker und Hypnosetherapeut und er hatte auch mit Patientinnen Verhältnisse angefangen. Und eine war ganz schlimm, die war auch psychisch sehr krank und war schon in der Klinik und hatte mehrere Selbstmordversuche hinter sich. Die hat er da auch ziemlich ausgenutzt, ne, und gefilmt und hat sich nachher aufgehängt, ne? Und ist von ihren Kindern gefunden worden, im Badezimmer stranguliert, ne? Sie waren 4 und 6 Jahre alt. Ich zuckte gerade schon zusammen, als du sagst, der hat Hypnosetherapie damals gemacht. Ja, macht er heute noch. Ach, der lebt noch und ist noch Der hat richtig Karriere gemacht. Ich meine, was er da gemacht hat, ist vielleicht der Schritt auch nicht mehr so weit, dass jemand, eine Patientin, die in Hypnose ist, auch sexuell... Weiß ich nicht, kann ich nicht so sagen. Also was auch immer macht. Das Das weiß ich nicht. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Ne? Der war sprachlos, sagst du, als du ihn damit konfrontiert hast? Ja. Und das war's dann? Ja, ich habe ihn dann nach Hause gefahren und zu Hause abgesetzt und dann bin ich mit dem Auto weggefahren und habe nie wieder Kontakt zu ihm aufgenommen. Nie wieder? Nein. Boah, ist das krass. Richtig krass absolviert. Was, wenn du, das war in den 80er Jahren, ne, sagst du? Also das als Schluss gemacht habe ich dann, das war 97 dann, ne? Achso, das fing in den 80er an und... Ja, 83 habe ich ihn kennengelernt und 87 habe ich den Schluss gemacht. 14 Jahre war ich mit ihm zusammen. 97? Ja. Ja, 97, genau. Wenn du das so von der heutigen Warte aus betrachtest, was hast du gelernt aus dieser Erfahrung? Dass ich mich sehr auf mein Bauchgefühl verlassen kann. War das von Anfang an schon kritisch? Ja. Also ich habe wirklich gelernt, auf meinen Bauch zu hören. Denn ich habe immer dann spioniert, wenn man meinem Bauch gesagt hat, da ist was nicht in Ordnung. Mhm. Und ich habe, klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber mir das Recht genommen, wenn ich die Wahrheit nicht kriege, dann hole ich sie mir. Mhm. Mhm. Und ich habe auch manchmal spioniert, auch wenn ich gedacht habe, das ist nichts. Ne? Und dann habe ich auch nichts gefunden. Und ich konnte mich auf meinen Bauch verlassen. Und ich wusste ganz genau, wenn mein Bauch mir sagt, da ist irgendwas im Busche, dann habe ich spioniert. Und ich habe mich auch scheiße dabei gefühlt. Ne? Ich habe manchmal schon gedacht, ich bin krank. Ne? Das heißt, du spionierst heute auch noch? Nein. Also ich weiß ich auch, dass das nie wieder passieren wird, weil ich jetzt auf meinen Bauch höre. Und wenn ich nochmal jemanden kennenlernen würde, wo ich dann ein Gefühl habe, da stimmt was nicht, dann würde ich das gleich canceln. Ne? Achso, dann gar nicht erst über den Umweg des Spionierens gehen. Und wenn ich merke, da eiert rum oder so, dann würde ich die Sache gleich beenden. Also Vertrauensgefühl muss da sein. Ne? Höre heute auf meinen Bauch. Ja. Bist du in einer Beziehung im Moment? Nein. Nein. Auch gewollt nicht. Gewollt nicht. Klare Entscheidung. Ja. Ganz. Das Komische ist, dass dieser Mensch da heute noch da groß praktiziert und dann noch eine Praxis aufmacht für Lebensklärung. Ich hoffe, dass der sein Leben geklärt hat. Das ist wirklich absurd. Ja. Das ist wirklich absurd. Aber ich habe auch noch so eine kuriose Sache beim Schnüffeln gehabt. Ich bin mal in seiner Wohnung gewesen und sehe da so eine Beule und über seinem Bett und fasse da so drunter, aber auf einmal Frauenbein in der Hand. Ne? Da war da so eine aufgeblasene Gummipuppe. Ich habe gedacht, das ist eine Leiche. Du hättest ihn ja auch eigentlich allein schon wegen der Tatsache mit deiner Tochter auch anzeigen können. Ja, sicher. Aber ich habe auch meine Tochter erst nichts gesagt. Mhm. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, sie hat doch ein Recht, das zu erfahren. Und die war ja auch alt genug. Ich kann mit ihr gut darüber sprechen und habe sie damit konfrontiert. Das war ja natürlich sehr peinlich. Ne? Aber ich habe auch mal gefragt, ob irgendwie mal ein Übergriff oder so stattgefunden hat. Das war nicht der Fall. Das war nicht der Fall. Aber trotzdem, nach dem, was du jetzt erzählt hast, will ich mir gar nicht vorstellen, was der in all den Jahren noch so gemacht hat. Wenn der man gar nicht so weiß. Wenn der so konditioniert ist, so programmiert ist. Ja. Inge, danke auch für dich, dich, für deinen Anruf und für deine Geschichte. Ja, okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ebenso, ne? Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Ausspioniert, unser Thema heute. Und hier ist Peter. Peter ist 61. Hallo Peter. Hallo Domian. Hallo Peter. Ein Täter oder ein Opfer? Ja, ich müsste wohl sagen Täter eigentlich. Mhm. Erzähl mal. Ich habe mich 2001 von meiner Ex getrennt damals. Das war schon eigentlich lange überfällig, weil ich schon lange nicht mehr ausgehalten habe. Und hatte dann übers Internet eine neue Liebe kennengelernt und die gab mir die Kraft, mich also von ihr zu trennen. Mhm. Und dann habe ich mich eben von ihr getrennt und habe die Scheidung eingereicht und meine Anwältin hat gesagt, sie müssen damit rechnen, dass sie also kräftig Unterhalt bezahlen müssen. Mhm. Ich empfehle ihnen, so ab und zu mal bei ihrer Ex vorbeizufahren, um zu gucken, ob sie vielleicht mit einem Freund zusammenlebt oder vielleicht arbeitet. Mhm. Also irgendwie müssen sie das irgendwas rauskriegen. Mhm. Dann hat sie also erst noch ein ganzes Stück von mir entfernt gewohnt. Sie hat also weiter in einem Ferienhaus von uns gewohnt, das wir gemeinsam hatten. Mhm. Das wurde dann nachher verkauft und dann zog sie also nachher ganz in meine Nähe, sage ich mal, so das ist 5 Kilometer entfernt. Mhm. Und dann bin ich ab und zu mal vorbeigefahren und habe geguckt und es war wie immer nicht zu sehen. Sie hat schon damals während der Ehe, hat sie also immer hinter zugezogenen Vorhängen gelebt. Wenn sie, der Rat von dieser Rechtsanwältin, ja. Zielte darauf hinaus, wenn die Frau einen Freund hat, musst du weniger zahlen? Oder? Naja, also wenn sie, das geht natürlich nicht sofort, aber wenn man 3 Jahre also mit einem Neuen zusammenlebt, dann ist man also ziemlich vom Unterhalt raus. Okay. Und die andere Möglichkeit wäre eben natürlich, dass sie arbeiten gegangen ist und das nicht angibt oder was, dann hätte ich auch weniger oder vielleicht gar keinen Unterhalt bezahlen müssen. Okay. Deswegen bin ich da hin und wieder mal vorbeigefahren. Eigentlich nur wenig, sag ich mal. Und an irgendeinem Montag bin ich da vorbeigefahren und dann kam also direkt an der Wohnung da, wo sie wohnte, ein ganz heftiger Blitz. Also ich dachte erst, ich war in eine Radarkontrolle geraten. Aber auf der anderen Seite hatte ich mir schon gedacht, eventuell bin ich fotografiert worden. Dann bin ich natürlich auch von Natur aus ein neugieriger Typ, habe ich mein Auto gewendet, bin wieder zurückgefahren und wurde wieder fotografiert. Von wo aus? Kam ja, das ja, aus dem das Haus? Das habe ich nicht so richtig deuten können. Wahrscheinlich von einem Fenster aus der Wohnung heraus von hier. Ja. Dann bin ich noch ein drittes Mal vorbeigefahren und wurde wieder geblitzt und dann bin ich weitergefahren in den nächsten Ort, habe mir ein Taxi gerufen, habe darum gebeten, ein neutrales Taxi, also möglichst ohne Taxischild zu kriegen. Dann sind wir da vorbeigefahren und es blitzte also nicht. Und dann bin ich den nächsten Abend wieder vorbeigefahren, obwohl ich sonst normalerweise nicht jeden Abend vorbeigefahren bin. Da bin ich vorbeigefahren und es blitzte wieder und es blitzte jedes Mal. Und daher bei der Gerichtsverhandlung, kam also später mal eine Gerichtsverhandlung, da kam auch raus, ihre Freundin, die hat also schräg gegenüber von dort, wo wir wohnen, auf einem Supermarktparkplatz geparkt und hat sie jedes Mal angerufen, wenn ich hier das Grundstück verlassen habe. Und dann hat sie sich positioniert mit dem Fotoapparat und hat mich fotografiert. Also, dann kriegten wir eine einstweilige Verfügung. Hast du sozusagen, du wolltest sie ausspionieren und sie hat dich wiederum auch ausspioniert oder beobachtet zumindest. Ja, eben, denn das wurde mir hier auch vor Gericht hinaus so gesagt, also ich durfte also in Zukunft sie nicht mehr ausspionieren. Ich durfte zwar noch da vorbeifahren, wo sie wohnte, aber natürlich nicht mehr anhalten. Und Hast du denn rausbekommen, ob sie ein Verhältnis hatte, einen anderen Mann hatte? Ja, später habe ich das dann rausgekriegt. Mhm. Und zwar habe ich ja so gehört, dass sie also mit irgendeinem eng befreundet war und kriegte dann nachher auch raus, wo der wohnte. Dann bin ich da vorbeigefahren und da stand also dauernd auch ihr Fahrzeug. Wie kriegt man denn sowas raus? Eigentlich muss man da doch einen Detektiv beauftragen oder? Richtig, das habe ich dann auch gemacht. Das habe ich gemacht. Also ich habe das ist ein alter Kriminalrat gewesen, also der war schon Ende 60, aber sehr, sehr genau und penibel. Und mit dem habe ich dann das Ganze durchgesprochen und der hat mir damals auch also schon vorher gesagt, also so und so viel kostet das pro Kilometer und so viel nimmt er in der Stunde und er arbeitet meistens mit einem Zweiten zusammen, um nachher dann eben auch noch Zeugen zu haben dafür. Ja, was hat der Mann dir gekostet? Dich gekostet? Ja, die Endsumme war nachher in einem Dreivierteljahr 48.500 Euro. 48.000 Euro? Musstest du dem Privatdetektiv zahlen? Naja, ja. Das heißt, ich habe sie ihm immer noch nicht bezahlt. Ich habe also erst monatlich abgezahlt und habe also immer noch bei ihm noch eine ziemlich hohe Summe offen. Die muss ich also irgendwie noch, muss ich die nochmal abdrücken. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Auf jeden Fall hat er rausgekriegt, dass das dann ein neuer Mann im Spiel ist. Das hat er rausgekriegt. Ja, die tricksen natürlich. Die haben ja auch wesentlich mehr Möglichkeiten. Also er hat zum Beispiel hat er ihren beziehungsweise dem Freund einen Einschreibebrief geschickt und hat sich dann auf die Lauer gelegt. Und hat also beobachtet, wie da also eine dunkelhaarige Frau rauskommt und vom Postboten eben dieses Einschreibebrief entgegennimmt. Das Dumme war bloß. Also das wiederum heißt, dass das sie legitimiert ist, das entgegenzunehmen. So meinst du das, oder? Naja, ich meine, das war der Beweis, dass sie auch in seiner Wohnung lebte da, ne? Ach so. Es wurde behauptet, dass ihr Fahrzeug nur da stand, weil das repariert wurde. Und dann ist er, das fand ich also auch ganz prima, da ist er also jeden Freitag ist er in den Keller dieses Mehrfamilienhaus gegangen und hat den Stromzähler fotografiert. Und hat dann also auch festgestellt, dass der Stromzähler sich überhaupt nicht drehte. Was wiederum Beweis war eben, dass sie auch nicht dort gewohnt hat, ne? Aber der dreht sich doch allein wegen des Kühlschranks zum Beispiel. Nee, alles ausgeschaltet. Nein. Das also, ich habe Bilder davon und also er hat ja jeden Freitag da, wie gesagt, ein Bild gemacht und ich habe die Bilder alle bekommen und dieser Stromzähler, der stand still. Ne? Also das war jetzt in ihrer eigentlichen Wohnung, meinst du? In ihrer eigenen Wohnung. Ah, ja, verstehe. Ja. Nochmal, um mir vielleicht so eine Vorstellung zu machen. Wie viel Geld wollte die Frau anfänglich von dir haben pro Monat? Ja, das sind ja 3/7 des bereinigten Nettoeinkommens, das man bezahlen soll. Über welchen Betrag ungefähr reden wir? Und zum Schluss waren das 1.350 Euro monatlich. So. Nur für diese Frau, nicht für Kinder. Ja. Und jetzt nach all dem, was da passiert ist, mit Spionage, Rumspionieren, Detektiv und so, wie viel hast du letztendlich zahlen müssen? Naja, insgesamt mit Detektivkosten, Gerichtskosten und Unterhaltszahlungen sind das von 2001 bis jetzt so ungefähr 240.000 Euro. Okay, das sagt mir jetzt nichts. Wie viel musst du monatlich an die Frau zahlen? Also jetzt muss ich noch 550 Euro bezahlen. Ja, bin ich aber mittlerweile Rentner und kriege also nun natürlich eine geminderte Rente, weil ich mit 60 in Rente gegangen bin. Aber normalerweise müsste ich also noch mehr bezahlen an Unterhalt. Nur ist es eben so, dass ich meinen Selbstbehalt von 1050 Euro, mehr kann sie mir eigentlich nicht nehmen. Ne? Ja. Und ihr seid seit 2001 auseinander, das muss man sich ja vorstellen. Ja, und da gibt es also auch neu diesen Gesetz. Also wenn das also längere Zeit her ist, dass man geschieden ist, dann mindert sich auch dieser Unterhalt. Aber davon wissen diese Herren Richter vom Oberlandesgericht wissen nichts davon. Jetzt geht jeden Monat, du hast selbst nicht so viel Kohle, wie ich gerade gehört habe, im Moment gehen 500 Euro an deine Frau. Und das liegt ganz, ganz lange alles zurück. Was ist das für ein Gefühl, wenn du deine Auszüge siehst und die Abbuchung? Ich war psychisch auch ganz schön fertig. Mittlerweile geht es mir wieder richtig gut. Und ich bin also in meiner damalig neu kennengelernten Liebe, bin ich auch schon lange jetzt verheiratet und wir sind glücklich. Und ich bin also in Psychotherapie gewesen. Und der hat zu mir gesagt, ich müsste begreifen, dass ich mich nicht ärgern müsste darüber. Mhm. Da habe ich zu dem gesagt, ich sage, überleg mal, sag ich denn. Ich sage, wenn irgendwann eine Waschmaschine kaputt geht und man muss 200 Euro bezahlen, dann ärgert man sich schon. Mhm. Und ich muss jetzt 1350 Euro jeden Monat bezahlen. Ja, sag, aber das rechnerische Ergebnis darunter, das ist das Gleiche. Ob du dich nun ärgerst oder nicht ärgerst. Aber wenn du dich ärgerst, wirst du früher sterben. Willst du das? Nö. Ja, und das habe ich inzwischen begriffen. Inzwischen ist es auch so, dass ich gar nicht mehr so sehr böse auf meine Ex bin. Mhm. Ich bin eigentlich mehr wütend, dass die Richter kein Recht sprechen, sondern Urteile sprechen. Mhm. Das ist das, was mich also maßlos ärgert. Ne? Wie meinst du das? Dass sie ja, also das Amtsgericht von dem Ort hier, wo ich wohne, die haben also damals gesagt, nee, also die Beweise, die reichen aus. Sie lebt also mit dem Kameraden überwiegend zusammen. Mhm. Und das Oberlandesgericht, das hat es wieder nicht gemacht. Ich bin der Meinung, das weiß ich natürlich nicht, aber ich bin der Meinung, das liegt einfach daran, unsere Kassen sind leer. Wenn ich jetzt nicht zahlen würde, müsste ich Sozialhilfe kriegen, aber weil die Kassen leer sind, lass lieber die Ex-Leute bezahlen. Und das ist das, was mich also maßlos ärgert. Jetzt auch im Nachhinein betrachtet, würdest du nochmal, oder sagen wir so, findest du im Nachhinein gut, dass du diese Aktion da mit dem Detektiv gemacht hast? Ja, schon. Also damals hat also meine Anwältin gesagt, und so war es dann eben auch, als ich vor dem Amtsgericht dann nun gewonnen hatte, da habe ich also gleich einen Titel bekommen. Mhm. Also ich konnte mir diese 48.500 Euro, sofern sie dann die noch gehabt hätte ich mir von ihr wiederholen können. Mhm. Weil diese detektivischen Ermittlungen eben zu dem für mich positiven Urteil geführt haben. Dann wärst du fein raus gewesen. Ach, ich fein raus gewesen, ja. Aber nur ist es anders. Mhm. Ja. Peter, auch dir vielen Dank für deine Geschichte. Und für deinen Anruf, dass du uns das erzählt hast. Da Sie, darf ich das nochmal eben kurz loswerden, also da Sie damals auch, während wir jetzt noch zusammen waren, haben wir eigentlich regelmäßig oder fast regelmäßig zur später Stunde deine Sendung gesehen. Ich habe natürlich noch nicht jede Sendung gesehen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie mal irgendwann auch bei dir schon angerufen hat. Sollte sie heute am Fernseher sein. Schönen Gruß. Oh, das ist aber nett nach all den ganzen Dramen. Ja, das klingt das ja sehr persönlich. Klein bisschen sarkastisch gemeint jetzt. Ich habe diese Frau schon seit Jahren jetzt nicht mehr gesehen. Sie konnte auch angeblich an den letzten Gerichtsverhandlungen nicht teilnehmen, weil sie wahnsinnige Rückenschmerzen hat. Aber naja. Na gut. Peter, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Gut, Domian. Vielen tschüss. Dank. Okay, tschüss. Ciao. Und wir machen weiter mit Diana. Diana ist 29. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Diana. Hi. Was ist bei dir passiert? Ja, bei mir ist letztes Jahr im Oktober eingebrochen worden. Ja. Und die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter mich ausspioniert haben bezüglich meiner Arbeitszeiten. Und wurden sehr wahrscheinlich auch von mir überrascht, weil ich an dem Tag frei hatte und die wohl davon ausgegangen sind, dass ich auf Arbeit bin. Stimmt, so kann man natürlich auch ausspioniert werden von Verbrechern. Ja klar, genau. Stimmt. Ja. Und das größte Problem ist eigentlich, dass ich in einem kleinen Einfamilienhäuschen ganz ländlich wohne. Also mein nächster Nachbar ist ungefähr 200 Meter weiter weg. Oh, und da wohnst du ganz alleine? Genau, richtig. Ich wohne da ganz alleine. Wie idyllisch. Ja, sehr idyllisch. Eigentlich wunderbar. Aber im Nachhinein, also ich habe mich auch bewusst für dieses Haus entschieden, eben weil es ja so ruhig war. Mhm. Und im Nachhinein ist es mir dann halt mehr oder weniger zum Verhängnis geworden. Du hast die überrascht, sagst du? Also ich habe sie selber nicht gesehen. Die Polizei geht davon aus, anhand der Sachlage hier in dem Haus, also ach so, dass ich die wohl gestört habe. Was haben also die... Was haben die geklaut? Ja, die haben zum Beispiel, ja, das übliche Fernseher, Schmuck, meinen Laptop haben die mitgenommen. Damit hatte ich allerdings auch mein größtes Problem, weil da sehr viele Daten auch privat von mir drauf waren. Mhm. Aber du hattest jetzt nicht besonders wertvolle Dinge in dem Haus. Besonders wertvoll jetzt nicht, nee. Für dich wichtig, aber es war kein Kunstwerk oder irgendwie Gold oder sowas. Auch keinen sehr wertvollen Schmuck. Nee. Also ich habe Sozialarbeit studiert, ich verdiene nicht das meiste. Ja. Und ich habe mich wohl hier komplett neu eingerichtet. Ich wohne hier erst seit letztes Jahr April. Mhm. Und habe mich komplett neu eingerichtet. Also somit war auch Fernseher und sowas alles relativ neu. Und das ärgert einen dann schon, wenn das weg ist. Genau, da kam halt schon eine Summe zusammen. Wie sind die denn in das Haus reingekommen? Also ich habe im Wohnzimmer eine Terrassentür, also zweitürig. Und die haben erst versucht, an mehreren Stellen die aufzuhebeln. Das hat nicht funktioniert. Und dann ist wohl beim letzten Aufhebelungsversuch die Scheibe gerissen und dann haben die eingeschlagen und konnten somit praktisch die Klinke von der anderen Tür umlegen und sind dann so praktisch ins Haus rein. Sah das Haus verwüstet aus von innen? Ja, katastrophal. Wie schrecklich. Und du hattest alles neu gemacht vorher? Ich hatte alles neu gemacht und ich habe das auch erst gar nicht bemerkt, als ich nach Hause kam, weil ich bin nach Hause gekommen und bin erstmal ins Bad rein, unten rechts. Mhm. Und als ich aus dem Bad rauskam, habe ich erstmal festgestellt, das Erste, was ich gesehen habe, in der Küche war eine Schublade geöffnet, wo ich mir überlegt habe, Mensch, da warst du ja gar nicht dran. Mhm. Und dann um die Ecke habe ich ins Wohnzimmer reingeguckt und da war ein blankes Chaos. Ja, sag mal, wenn das so ein einsames Haus ist und du da alleine lebst, bist du an dem gleichen Tag wieder in dem Haus geblieben, in der Nacht? Also ich bin da nicht geblieben. Ich bin da bestimmt eine Woche, habe ich auswärts geschlafen. Ich konnte ja auch zunächst erstmal die nächsten Tage nur mit Begleitung rein. Aus Angst. Genau, richtig, ja. An dem Tag kam natürlich dann auch die Kriminalpolizei, die war auch mehrere Stunden hier. Das dauert ja alles, bis die da ihre Spuren zusammengesucht haben, hier mit Fingerabdrücke und so weiter. Und das war schon emotional sehr anstrengend für mich. Aber jetzt wohnst du wieder da alleine. Also ich wohne hier immer noch und die Frage ist auch für mich selber nach wie vor, bleibe ich hier wohnen oder bleibe ich hier nicht wohnen? Ich fühle mich, ich habe nicht die direkte Angst, dass jetzt nochmal hier eingebrochen wird, aber ich fühle mich weiterhin trotzdem beobachtet. Mhm. Also ich bin auch am helllichten Tage, habe ich meine Jalousien runter, sitze hier also größtenteils im Dunkeln. Ehrlich, du hast tagsüber die Jalousien runter? Ja, richtig, genau. Nee, da musst du da raus. Wenn das so krass ist, musst du raus. Ja, da habe ich mit dem Opferschutz von der Polizei auch drüber gesprochen. Die meinten aber jedoch, man solle sich also zum einen das, was man sich so aufgebaut hat, nicht von solchen Leuten kaputt machen lassen. Stimmt, und zum anderen würde dieses Gefühl, was man hat, also das Beobachtetsein und so weiter, würde sich sowieso in die nächste Wohnung mit übertragen. Also auch da würde. Leg dir doch so einen richtigen harten Hund zu. Ich will nicht Kampfhund sagen. Das Kuriose ist, ich habe eine deutsche Dogge. Ach. Ja, richtig. Die lebt aber nicht bei mir, weil die ist vor einem Jahr nach einer Trennung bei meinem ehemaligen Partner geblieben, aufgrund dessen, weil der Hund einfach da an die Örtlichkeiten gewohnt war. Dann eine und neue. Hier im Mietvertrag keine Hunde erlaubt sind. Ach so. Ja gut, da könnte man das mit dem Hausbesitzer nach dem Vorfall nicht ändern, dass du dir wieder einen Hund anschaffen kannst? Ich habe das mal angesprochen. Da kam aber nicht so wirklich eine Resonanz. Warum nicht? Das Problem ist, also das Haus ist von 1960, ist aber vor 2 Jahren kernsaniert worden und es hat auch eine sehr schöne Ausstattung. Und ich glaube, da liegt einfach auch die Panik, dass da irgendwie irgendwas verwüstet werden könnte. Weil ein Hund gibt Sicherheit, das ist so. Genau. Wenn du noch so ein kräftiges Tier da hast, wo die auch Respekt vor haben, potenzielle Einbrecher. Das Problem ist da wiederum auch, ich bin ja berufstätig. Und ich glaube, ich könnte dem Tier dann auch nicht gerecht werden. Ja, das ist das Problem. Wenn ich dann 8 Stunden außer Haus bin. Verstehe. Es gibt Leute, die können das verantworten, aber ich bin da eher so ein bisschen, Ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann, du sagst, wenn du tagsüber schon die Jalousien runtermachst, dass man besonders nachts Angst hat, wenn man dann alleine in so einem Haus im Bett liegt. Also kurioserweise habe ich nachts nicht die Schwierigkeiten. Das ist wirklich eher tagsüber. Also wenn da Autos fahren, dann gucke ich, wer ist das? Mhm. Und das mit meinem Computer lässt mir natürlich auch keine Ruhe. Jetzt spioniere ich meinem eigenen Namen hinterher, um zu gucken, ob da vielleicht irgendwie mit meinen Daten da Schabernack getrieben. Also die Polizei ist auf keiner Spur? Nee. Wahrscheinlich ist das ein Fall von Vermutungen, aber auch nicht wirklich Beweise. Ja. Diana, meine Sendung ist vorbei, genau. Du hörst Musik, die Sendung ist vorbei. Aber wir haben uns noch gut unterhalten können. Ich freue mich, dass du da warst und uns deine Geschichte erzählt hast. Und alles Gute wünsche ich dir und dass nie wieder sowas in deinem Leben passiert. Das wünsche ich dir. Ja, danke, mach weiter so. Dankeschön, Diana. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. In der Technik heute Nacht Alina Marquis. Morgen sind wir wieder da. Radio 1 Live, 1 Uhr und WDR Fernsehen mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.